den fantastischen Typ, der niemals kotzt. Während des Zivis im Altersheim entdeckte er seine Fähigkeit. Er musste niemals kotzen, egal bei welcher Begebenheit. Er musste Windeln wechseln und Ärsche abwischen und Kot aus der Urinflasche fischen. Doch all dem hat er getrotzt. Er ist der fantastische Mann, der niemals kotzt. Der fantastische Mann, der niemals kotzt. Der fantastische Mann, der niemals kotzt. Der fantastische Mann, der niemals kotzt. Der fantastische Mann, der niemals kotzt. Aus dem Restaurantmülleimer ist der verdorbenen Fisch. In der Biker-Bar trinkt er alle unter den Tisch. Ja, er trank sogar Pissschlücke Fürstenberg-Gold. Mit diesen Grundstücken verdient er seinen Sold. Doch all dem hat er getrotzt. Er ist der fantastische Mann, der niemals kotzt. Der fantastische Mann, der niemals kotzt. Der fantastische Mann, der niemals kotzt. Der fantastische Mann, der niemals kotzt. Yeah, yeah, yeah. Der fantastische Mann, der niemals kotzt. Vom Donnerbalk und das fürchterlich stinken. Doch das hält ihn nicht davon ab, Bronwasser zu trinken. Ja, er war weltberühmt für das, was er kann. Er wohnt sogar mit klein Benny zusammen. Doch all dem hat er getrotzt. Er ist der fantastische Mann, der niemals kotzt. Oh, der fantastische Mann, der niemals kotzt. Der fantastische Mann, der niemals kotzt. Der fantastische Mann, der niemals kotzt. Der fantastische Mann, der niemals kotzt. Oh, auch nach Analsex wird alles schwarzer und Brechmittel fixen war er noch Stadler. Doch dann geschah das Schrecklichste in seinem Leben. Das hat seiner Karriere den Rest gegeben, denn er musste die drei lustigen beiden erleben. Seitdem hört er nicht mehr auf, sich zu übergeben. Er hatte allem getrotzt, jetzt ist er der fantastische Mann, der nur noch kotzt. Oh, er fantastische Mann, der nur noch kurz. Der fantastische Mann, der nur noch kurz. Der fantastische Mann.